Da ist ja mein Ball. Schon flitzte Alex weiter. Doch Rocky war nachdenklich geworden. Er beobachtete die Schildkröten, die alle Richtung Wasser krabbelten. Ich habe Angst, dass jemand aus Versehen auf die Schildkröten tritt. Ich mache mir mehr Sorgen darüber, wie sie zum Wasser kommen. Besonders wegen der Straße und den vielen gemeinen Möwen hier. Für Möwen waren kleine Schildkröten nämlich wahre Leckerbissen. Wie können wir den kleinen Kerlchen denn über die Straße helfen? Wir dürfen die Schildkröten nicht anfassen, das wäre nicht gut für sie. Sie brauchen einen anderen Weg zum Wasser. Ich weiß, was wir machen. Ihr beide holt Ryder und ich passe auf die Schildkröten auf. Wuhu! Ja! Und Alex. Ryder und Marshall waren gerade dabei, Rubbles gelben Schaufelbagger zu waschen, der ziemlich schmutzig war. Okay, Marshall, genug Wasser. Was hast du gesagt? Der kleine Dalmatiner drehte sich zu Ryder um, umklammerte dabei den Feuerwehrschlauch und der nächste Wasserstrahl traf die Bulldogge. Dreh das Wasser ab! Marshall? Ups. Entschuldige, Rubble. Danke, aber wenn ich baden will, gehe ich lieber in die Wanne. Doch zum Planschen war jetzt keine Zeit. Ryder, Problem am Strand. Problem? Der nächste Wasserstrahl traf Rubble. Ups, nochmal Entschuldigung. Ryder, am Strand schlüpfen Meeresschildkröten aus. Wir müssen sie vor Rollern und Autos und gemeinen Möwen retten, und zwar schnell. Na dann los, Fellfreunde. Kein Einsatz zu groß, keine Pforte zu klein. Sky und Chase spielten gerade Kopfball. Als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Auf geht's. Au. Die Fellfreunde machten sich auf den Weg zur Zentrale. Nur Marshall war mal wieder der Letzte. Und übersah die Glasscheibe der Fahrstuhltür. Allerdings passierte ihm das häufiger. Er war eben ein bisschen tollpatschig. Nichts passiert. Der gläserne Fahrstuhl brachte die Freunde ins oberste Stockwerk in die Zentrale. Und als sie dort ankamen, trug jeder von ihnen seinen Einsatzanzug. Natürlich mit Helm und Rucksack. So hatten sie immer alles dabei, was sie vielleicht brauchen konnten. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Fellfreunde, einige Babyschildkröten brauchen unsere Hilfe. Ryder zeigte auf einen großen Bildschirm. Sie sind gerade geschlüpft und sie müssen irgendwie ans Wasser. Aber auf der Straße fahren Fahrräder, Roller, Skateboards und Autos. Jace, du wirst bitte den Verkehr regeln, damit den Schildkröten nichts passiert.